It is decision day. After all the campaigning, the rows and debates. Tag der Entscheidung, der 23. Juni 2016. Es ist der Tag, auf den der ganze Film hinausläuft. Im Fokus steht Dominic Cummings. Er hat die Vote Leave-Kampagne geleitet, ein von Politik besessener Berater, den David Cameron einmal als Karrieresoziopath bezeichnete. Ausgerechnet dieser Soziopath aber ist es, der im Gegensatz zum damaligen Premierminister spürt und hört, dass sich tief unten im Vereinigten Königreich etwas zusammengebraut hat. Ein Ächzen und Stöhnen. Britain makes a noise. An actual noise. Did you know that? It groans. It's been groaning for some time. Benedict Cumberbatch spielt den genial besessenen Kampagnenchef und wird mit dieser Rolle schon für die nächsten Preise gehandelt. Cumberbatch ist ein Star. Er hat sich eigens mit Dominic Cummings getroffen, den er verkörpert. Cummings war in der Tat eine Art Mastermind der Brexit-Kampagne. Genial und maßlos in der Selbstüberschätzung. Napoleon, Otto von Bismarck, pay attention, Douglas. Alexander the Great. Napoleon, Bismarck, Alexander der Große sind seine Vorbilder. Mit der Brexit-Kampagne will er es dem politischen Establishment in Großbritannien zeigen, das ihn vor einiger Zeit ausgespuckt hatte. Dabei bedient Cummings sich der schärfsten Waffe, die der politische Wahlkampf heute im 21. Jahrhundert kennt: die sozialen Medien. Wer die Daten besitzt, gewinnt. Our system will locate and target people that no campaign has ever targeted before. People who don't and have never voted. Ein Mitarbeiter der umstrittenen Datenfirma Cambridge Analytica verspricht Cummings, dass er mit Microtargeting präzise Menschen ansprechen kann, die bisher nie gewählt haben. Die Brexit-Kampagne verschickte geschätzt 1 Billion genau fokussierte Werbebotschaften an die Wähler. James Graham, ein erfolgreicher Theaterautor am National Theatre und im West End, hat das Drehbuch von Brexit – The Uncivil War geschrieben. Seine Interpretation, die viele teilen, lautet: die Brexit-Kampagne war besser, sie sprach die Emotionen an. Um bildlich deutlich zu machen, wie die Ansprache mit sozialen Medien funktioniert, lässt Graham die Protagonisten doch auch auf altmodischen Haustürwahlkampf gehen. Benedict Cumberbatch alias Kampagnenchef Dominic Cummings redet in einer trostlosen Gegend mit einem älteren Ehepaar. Der Mann hat seit seiner Entlassung als Stahlarbeiter vor 25 Jahren keinen Job mehr. I'm saying no one from a political party has knocked on that door since about the 80s. 24 years as a still worker, all gone to shit. Kein Wahlkämpfer hat seitdem an seine Tür geklopft. Das Brexit-Referendum verschaffte ihm eine Stimme. Das ist das Stöhnen und Ächzen tief unten in der britischen Gesellschaft. Aber wird ihm der Brexit helfen? Im Spielfilm im britischen Fernsehsender Channel 4 sagt Cummings am Ende, es werde Jahrzehnte dauern, bis sich herausstellen wird, wohin das alles führt. Autor Graham lässt nicht wirklich erkennen, bei wem seine Sympathien liegen. Am Ende des Films trifft sich Cummings mit seinem Gegenspieler im Pub beim Ale, mit dem Chef der Remain-Kampagne. Eine erfundene Szene. Seems it's moved way beyond our relationship with an economic bloc. It's about the soul of our country. Das hat nichts mehr mit unserem Verhältnis zu einem Wirtschaftsblock zu tun. Es geht um die Seele unseres Landes, beschwört der Pro-EU-Mann. You and your lot have dominated politics, political discourse for decades, Craig. And what have you done with it? Ihr dominiert die Politik seit Jahrzehnten, kontert Cummings. Was habt ihr getan? Warum haben Sie das riskiert, wird einmal David Cameron gefragt. Er taucht nur kurz im Film auf. Auch die Boris Johnsons, Michael Goves und Nigel Farage sind nur Nebenfiguren in einem viel größeren Theaterstück. War es für Sie nur ein Spiel, fragt jemand im Film. Vielleicht. Am Ende ist das Ächzen im Gebälk der britischen Gesellschaft nicht mehr zu hören. Die Protagonisten sind fertig. Die Brexit-Saga aber geht weiter. Are you done, Mr. Cummings? Yeah, I'm done. We're all done.